Sprich mal ganz normal rein. Mit Sprechgesang oder ohne? Ja, Kehlkopfgesang bitte. Wow. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nice. Also. Ja. Yeah. Es geht los. Selcher, Selcher. Selçuk. Ja, Selçuki. Ja, ich würde sagen. Grüß Gott. Grüß Gott. Und hallo. Hallo, herzlich willkommen zum Carsten San Cruso, dem Ayran-Podcast mit Lamachu. Nein, dem deutschen Jufka-Podcast von Ayran. Irgendwie kann ich den glauben. Ne? Jedes Mal falsch. Ich glaube, ich sage einfach den anderen. Kann man eigentlich Tee mit Teebeutel drin trinken? Ja, muss man. Muss man, warum? Ist geil. Weil es geil ist. Aber wird der dann nicht bitter oder so? Nee. Kann der nicht überziehen? Nee. Aber es ist doch auch, wenn du so ein Steak machst, dann wird es doch auch irgendwann zu durch. Ja, aber ein Steak ist ja auch ein Steak. Ein Tee ist ja auch ein Tee. Kann ich eigentlich bei dir lauter machen auf den Kopf, hieß? Nee. Ist es so laut bei dir? Bei mir ist schon relativ laut. Kann ich machen? Falsche Seite. Nee, ich glaube, das ist nur für Bluetooth. Das klingt richtig scheiße. Hat sich nichts getan. Vielleicht, also die Musik gerade von deinem Handy war brutal laut. Die war laut, ja. Die war bei mir auch laut. Aber das muss so. Also ich mache das einfach hier ein bisschen leiser. Du machst, ja. Wir haben uns nämlich gedacht, zur großen 30. Jubiläumsfolge. 30 Jahre. 30 Jahre Vereinigte Deutsche Nation. Deutsche. Und sind schon 30. Nee, sind keine 30. War doch jetzt erst. Wie lang war's? Doch, 30. Das sind 30, gell? Ja, schon. Eigentlich habe ich es ja verrafft. Eigentlich hast du ja gemeint, ja, nächste Woche sind wir beide weg. Deswegen gibt es dann, das darf nicht das Jubiläum sein, weil wir nicht wie gewohnt hier im Studio aufnehmen. Da hast du gemeint, da machen wir die 29,5. Folge. Und ja, die Rechnung war doch falsch. Also die 31. die Wir sind weg Folge. Katastrophal falsch. Ja. Da kommen die Groß. Du bist dann auch im Hotelzimmer, oder? Ich bin nächste Woche im Hotelzimmer. Ja, also ich auch. Na, nicht Hotel leider. Ist eher so. Ein Hostel. Nee. Ist dann so ein Bett, wo so mehrere Leute nebeneinander liegen und dann da den Podcast aufnehmen. In einem Familienbett. Nee, das ist halt ein Tagungszentrum bei uns. Ja. Ich habe nur so eine normale Fortbildung, keinen. Ja, bist doch auch ein. Das ist kein Hotel. Das ist kein Hotel. Nee, das ist so eine Mischung aus. So die Zwischenstufe zwischen Jugendherberge und Hotel. Okay. Also nicht ganz so schäbig wie eine Jugendherberge, aber auch nicht ganz so gut wie ein Hotel. Okay. So ein Mittelding. Oder ist es wie ein schlechtes Hotel? Ein sehr schlechtes Hotel. Sehr okay. Alles klar. Nee, es ist nicht mal scheiße, aber es ist halt. Ja, und damit herzlich willkommen zum Carsten San Cruso, dem Podcast für Gestrandete. Dem deutschen Jufka-Podcast mit Ayran. Heute können wir es, glaube ich, üben. Ja, echt so. Nach der heutigen Folge wird das Intro nie wieder falsch sein, Patrick. Wir haben uns was Tolles überlegt. Wir haben uns was richtig Gutes überlegt für euch, Leute. Seid gespannt. Seid gespannt, es kann sein, es crasht einfach all unsere, unsere Vorhabnisse, aber... Es wird genauso eine gute Jubiläumsfolge wie die Autotune-Folge. Ja, mindestens genauso gut. Die Leute, die Autotune gefeiert haben, werden die Folge heute auch feiern. Wir sind bekannt. Bock drauf. Wir sind bekannt für unsere innovativen Ideen. Ich muss es ein bisschen runter machen, ja. Ich muss noch ganz kurz was bestellen. Okay, was gibt's zum Bestellen? Den Sweater. Was für ein Sweater? Ach, den, wo du ihm gezeigt hast. Der ist super nice. Sehr gut. Ah, wie heißt der jetzt? Ja, wir haben uns eingepackt hier. Mhm. Ich habe die Heizung angeworfen. Hab uns einen Tee aufgegossen. Oh, super. Hab uns hier schön besinnlich hier. Ich habe die Lavalampe angemacht. Damit es hier auch zu möglichst unterhaltsamen Gesprächen kommt. Und wir haben uns überlegt, wir fangen direkt an mit dem Lied, also eigentlich ein Album, Musikstück der Woche. Dieses Mal war es ein Video, das allererste Video, glaube ich, oder? Ja. Das erste Musikvideo wurde uns eingereicht vom lieben und guten Benny. Dankeschön. Shoutouts an der Stelle. Das Ding heißt Little Big Skibidi. Ich habe es bei der letzten Folge verlinkt, falls ihr es euch anhören wollt. Und wir haben gedacht, wir gucken es einfach zusammen an und geben Live-Reaction. Also ihr hört es nicht aus GEMA-rechtlichen Gründen, aber ihr könnt es ja natürlich auch euch vorher anhören an der Stelle, kurz zur Pause. Ich bin gleich bei dir. Nur ganz kurz. Und dann kann es losgehen. Ja. Hast du ein Sweater? Was kostet das? Das Loslaufen, 35,99. Was geht's? Ja, das Loslaufen. Zur Kasse gehen. Was sind das für Landsmänner? Das ist irgendwas Östliches, glaube ich. Die schielt doch, oder? Ist das die Musikgruppe? Meinst du, das ist bestimmt die Kapelle, oder? Aber ist da nicht noch eine Frau dabei? Das stimmt. Aber die sind auf jeden Fall tätowiert. Ja. Ich glaube, den Part kann ich schon tanzen. Das ist ein Move schon. Der Tanz ist nicht so gut geeignet zum Trinken. Alright. Ach, die haben was miteinander laufen. Der sieht aus wie der Typ von Die Antwort. Oder von... Der die Tattoos vor allem. Hat jetzt gerade eine Nutte besucht. Weiß ich nicht. Kann schon sein. Ich glaube ja. Das ist ein bisschen komisch. Das ist ein bisschen wenig Musik gerade, aber trotzdem wird getanzt. Man hört die Geräusche, das feiere ich, das mit den Geräuschen feiere ich. Das ist wie die Music-Videos without the Music, die sind so gut. Oder diese YouTube-Shreds, wo man auch immer nur so die einzelnen Instrumente hört, wenn sie gefilmt werden. Das ist jetzt West Side Story. Das ist Will I Am hier, rechts. Okay, gut, also das ist crazy. Das ist ein bisschen arg verstörend. Das nächste Video scheint genauso verstörend zu sein, das ist einem okay. Alles. So, das ist perfekt. Das sind wir wieder. Herzlich willkommen beim hier. Deutschen bei den Jufkas. Die Jufkas. Wir sind die offiziellen Jufkas. Herzlich willkommen. Hashtag Stranded. Stranded. Was sagst du zum Video, Patrick? Das ist crazy. Vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt gut ist, dass wir das drin lassen, weil wir haben so wenig reden können, schon. Weil du nicht beschreiben kannst, was passiert. Vielleicht schneiden wir es ein bisschen zusammen an den Stellen, wo wir wenig gesagt haben. Genau, die schneide ich mal raus. Mal gucken, dann, ob was übrig bleibt. Ja, ein bisschen was haben wir ja schon gesagt. Aber auf jeden Fall kam gerade direkt das Intro. Direkt danach. Perfekt. Sehr gut. Passend. Also ich habe die einfach irgendwo hingeballert, die Dinger. Ja. Ist auch nicht gezählt, also keine Ahnung. Superschön überraschend dann jedes Mal. Erfrischend. So zog vielleicht nervt auch nach dem fünften Mal. Aber vielleicht. Da müssen wir jetzt durch zusammen. Das ist jetzt das Jubiläum. Das haben wir uns ausgedacht, haben wir aufgeschrieben, für gut empfunden. Und wurde jetzt ausgewählt. Wird durchgezogen. Ja. Besser kann man Jubiläum eigentlich gar nicht feiern. Als mit euch zusammen im Studio. Richtig. Das ist doch im Endeffekt wie ein Geburtstag. Also, da freut man sich auch, wenn viele Leute immer kommen, wenn man viel Hallo sagen kann, wenn die Leute reinkommen. Wenn man Hände schütteln kann. Es klingelt und man schüttelt Hände und sagt Hallo. Jetzt klingelt das Intro und man sagt Hallo. Hallo, hier sind wir. Ist doch im Endeffekt die Übertragung darauf. Es gibt mir ein gutes Gefühl. Ja. Herzlich willkommen im Podcast. Wir dürfen halt nicht jedes Mal voll aus dem Thema raus. Ja, sonst zieht sich die Folge aber fürs Jubiläum. Genau, immer neu von Anfang an. Ja, also zurück. Wir wollten ganz am Anfang jetzt mit euch das Video besprechen. Genau. Deswegen gucken wir es jetzt live an. Sehr gut. Nee, was hältst du davon? Sag mir das. Also ehrlich, Lied, ganz ehrlich, ist nicht so der Bringer. Also ich fand den Text jetzt super eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das könnt schon kurz wiederholen für die Leute, die jetzt keine Zeit haben, das anzuhören. Skibidi, bum bum, Eis. Net wa wa. Wa wa kam auch noch irgendwo, ja. Eis. Baby, Skibidi, bum bum. Skibidi, und so. Was ist ein Skibidi? Das weiß ich nicht, weil es vermutlich Sex. Eine kurze, schnelle Nummer, Skibidi. Ja. Weil die Bewegungen lassen das richtig. Suggerieren. Und die suggerieren. Nee, die suggerieren. Das, sich auch, der hat, das war eine Nutte. Das war, ja, das war eine Nutte. Eine Nutte, die er da besucht hat. Ja. Und die hat mitgetanzt. Also die hat dieses Gebiet gemacht. Deswegen, das war Sex. Ja, ich glaube auch. War einvernehmlicher. Aber wieso haben die Banden das dann auch gemacht und gesagt, die haben sich bekriegt? Ja, die haben dann eine riesige Orgie gefeiert. Ah, oh, das ist ein bisschen. Das ist krank, Alter. Nee. Also wenn das wirklich die Intention ist, dann... Ich weiß auch nicht. What? Nee, aber vielleicht ist es ja auch nur so ein Balz-Move oder so. Weil bei West Side Story... Das passt. Auch das passen, anspielt, ja. Da tun die ja sich auch immer so gegenseitig antanzen, nur um zu zeigen, wer der krassere Gangster in der Stadt ist. Und eigentlich ist ja gerade tanzen nicht Gangster sein. Das ist also, richtig, ja. Außer einem Musical. Außer einem Musical. Wo es um Tanzbattles geht. Richtig. So wie da bei Step Up Hot. Hier comes the Hot Stepper. Okay, Mike. Magic Mike. Magic, okay. Not so good, Mike. So mediocre Mike. Gerade so, Mike. Sehr gut. Oh fuck, hab ich die eng gesetzt. Oh je, nee. Jetzt können wir kurz was trinken. Hier einfach mit drin, oder? Hallo? Mensch, so lang geht es gar nicht, das Intro. Da kann man gar nicht mal kurz, wie bei der Tagesschau, wenn da so, hier boah, kommt das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Da kannst du richtig viel trinken in der Zeit. Da kannst du richtig viel trinken. Welches Intro geht viel zu lang? Das von Suits, habe ich glaube schon mal erwähnt, oder? Ich weiß es nicht. Das finde ich zu lang irgendwie. Ich finde, ich glaube, wir hatten es schon mal von dem Thema. Ja, wir hatten es schon mal. So bekannt, wobei ich als ich gesagt habe, dass ich die gern skippen tue, dass ich das Feature gut finde und dann ja, da habe ich glaube auch gesagt, dass ich den Trend der kurzen Intros richtig geil fand. Mhm. So Breaking Bad einfach nur. Aber das hat obwohl bei New Girl finde ich das längere besser als das kurze. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist echt schade, weil es so ein schönes Lied ist. Der letzte habe ich wieder ein richtig gutes Intro gesehen, aber ich weiß nicht mehr, bei welcher Serie das ist. Weißt du, wenn ich sie schlecht finde? Nee, find das ist von BoJack Horseman. Das kenne ich gar nicht. Das ist so ewig und da passiert nichts. Das Outro finde ich geil, weil da kommt ein richtig gutes Lied. Aber im Intro, keine Ahnung, was das sein soll. Ich würde sagen, Carstens und Crusoe. Wie oft war das jetzt? Vier? Zwei. Intro 0, das hat uns kein einziges Mal unterbrochen. Das war viermal. Richtig, richtig on point. In 10 Minuten. Gott. Wie viele kommen dann? 12. Was hast du getan, Patrick? Ich weiß nicht. Ich habe einfach so Ctrl-C oder Command-C und dann Command-V und immer wieder raus. So. Das habe ich gemacht, ja. Junge, Junge. Nee, ich mache das jetzt mal zu hier, das irritiert mich. So. Wo sind wir bei? Jetzt würde ich sagen, bevor wir es vergessen, bevor wieder das nächste Intro kommt, müssen wir weitermachen. Jetzt wird wieder gelukert, gedukert. Nee, aber wir müssen doch noch ganz kurz eigentlich, wir sind viel zu kurz auf das Musikvideo eingegangen. Okay, einen Schritt zurück. Ich habe gedacht, wir haben nicht so viel Zeit. Aber ja, wir haben, haben ja noch eine halbe Stunde. Ich fand das Video an sich interessant. Ich fand es witzig irgendwie. Ja. Das Lied war jetzt nicht so krass. Ja. Irgendwie nicht, geht wahrscheinlich schon im Club ganz gut ab, wenn man es kennt, wenn man es weiß. Außer wenn es dann ruhig ist und nur die Schrittgeräusche kommen, die sind ein bisschen komisch in der Disco. Aber es kommt bestimmt im Clubmix. Im Clubmix, da ist keine Stille. Keine Schritte drin. Oder der ist genau gleich, einfach richtig gut so. Ja, also, Lied kann man mögen, muss man nicht mögen. Ja, ich glaube auch. Aber das Video fand ich witzig. Ja. Ich finde auch, die Szenerien waren gut getroffen so und die Charaktere, also die Kostüme und so. Da hat ich gewusst, die wollen auf was anspielen, aber wollen so ein bisschen parodieren oder keine Ahnung. So in der Art wirkt das Video. Ja. Also man kann sich's mal anschauen und dann passt es auch. Beste Szene ist, wo er sich den Wodka kauft und danach trinkt. Das ist super. Gefällt mir sehr gut. Sehr gut. Wenn die Verkäuferin auch so mittanzt. Ich glaube irgendwie, dass die Gesichter nochmal so aufgenommen wurden und dann Die sind so drauf, weil die sehen so crazy aus. Ja. Und die eine Frau schielt immer, die Prostituierte. Die sieht auch richtig crazy aus. Ja, zieht's euch rein. Wie viele Sterne würde ich geben dafür? Also wäre es Clipfish, würde ich glauben. Ja gut, jetzt im Nachhinein betrachtet, fürs Video auf jeden Fall 3 Fischis. Von 5. Von 5. Okay. Und fürs Lied. Ganz schlechte 2 Fischis. Okay, also im Endeffekt eine 5 von 10. Ja. Okay. Kann man machen. Aber nur wegen dem Video, das reicht's wirklich. Also wenn das Video nicht so gewichtet wie das Lied, weil es ja steht Musikkategorie, dann wird es wesentlich weiter in Richtung. Ja, ich würde wegen dem Video fast eine 6 insgesamt geben, aber bei der 5 könnte ich auch dabei sein. Treffen wir uns in der Mitte. 9,5. Danke, Benni, für Die Einsendung. Ich schau mal noch schnell, ob wir einen Nachgänger. Der Ultimate Barry White Collection. Mit Never, 46 Alter. Songs. Nicht in diesem Leben. Dreifach LP. Ja, es kam die nette Nachricht vom Dani. Wenn sonst keiner will, mache ich halt weiter. Sehr gut. Und er schlägt vor, die Debüt-EP von Mountain Mover. Mountain Mover. Dopamin. Okay, sagt mir gar nichts. Er hofft, wir kennen das noch nicht, was ja, ich offensichtlich der Fall ist. Mountain Mover Dopamin wird als nächstes angehört. Alright. Und reviewed. Reviewed. Reviewed. Damit würde ich sagen, jetzt habe ich das echt voll, das ist mir echt peinlich jetzt ein bisschen. Was? Dass ich das vorher so weit, so zackig weitergemacht habe. Ich habe gedacht, das Intro hat mich schon richtig gehetzt, ey. Ich glaube, jetzt kommt so ewig wieder keins. Yeah. Jetzt wiegt es einen so in Sicherheit. Ich glaube, jetzt kommt es gleich. Nein, guck doch nicht! Ja, aber da kommt nichts. Ich habe das so runter gescrollt. Ach so. Aber ganz oben sieht man es. Also da darfst du nicht hingucken. Okay, ich gucke nicht hin. Okay. Ich tue nur kurz die EP. Ja, ich würde sagen. Oh, es ist Rock, Patrick, es ist Rock. Rock'n'Roll. Rock. Kann man da ein bisschen tanzen dazu? Da ich Lust drauf. Rock. Ich auch Lust drauf. Rock. Ja, was wolltest du sagen? Wolltest du das sagen gerade? Was? Mountain Mover. Mountain Mover Dopamin. Nee, ich wollte eigentlich den Lucky der Woche. Da warst du doch. Da war ich schon da drin, genau. Ja. Also ich hoffe, die Technik geht. Er hat uns was eingeschickt, ich habe mich auch bedankt. Ich habe gemerkt, ich habe mich nie bedankt. Die Frage war, wie viel Quacken hat, wie viele Handyverträge braucht es, um eine Glühbirne zu wechseln? Pfiff. Nee, die Frage war, wie kaufen wir unsere Verträge, beziehungsweise kaufen wir das getrennt mit einem Handy oder zusammen mit einem Handy? Oder in einer Beziehung? Oder verheiratet. Okay. Alter, Comedian. Ich würde sagen, Lukas, ab. Also, mein Vertrag mein Handy und mein Vertrag, ich kaufe meistens immer Handy plus Vertrag, also zusammen im Bündel, dann das Handy dann nur einmalig, glaube ich, so 50 oder 75 Euro kostet. Das war jetzt bei mir so, also ich habe das iPhone 8, glaube ich, für einmalig, glaube nur 20 oder so, einmalig 20 und dann jeden Monat 40 mit 12 GB Highspeed und sonst halt auch nicht flat. Und ich habe es halt über einen Kollege, weil der schafft beim O2-Shop. Und deswegen kriege ich das halt auch immer noch relativ, also zu einem guten Preis für die Kondition dort. Und dann kann der halt mir einfacher ein Handy dazu schreiben, als wenn ich irgendwo im Laden bin und mir dann zum Beispiel beim Mediamarkt da die Verträge, die kannst du ja so knicken, weil da muss der Handy plus Vertrag immer zahlen. Das ist halt der Vertrag vielleicht ein Witz, aber also vom Preis her, aber das Handy ist halt dann extrem teuer. Und beim Vertrag finde ich, das ist auch irgendwie so ein Gefühl, das merkt man dann nicht so. Wenn man einmal 800 zahlt oder keine Ahnung wie viel für ein Handy, das schmerzt schon extrem, aber jetzt, wenn ich mir vorstelle, so jeden Monat 40, kommt natürlich, summiert sich auch auf die 800 oder so, aber dann kommt es einem nicht so viel vor auf einmal. Damit herzlich willkommen. Das ist so gut. Oh, das war gemein. Das wollte ich nicht. Ja, aber dann mach halt das Intro an der Stelle ein bisschen leiser einfach. Nee, Bass boostet. Oh ja, shit, einfach. Einfach gecrashed. Meinst der Kollege, der ihm die Handys beschafft, ist der Kollege, der so IT und so ist? Der ist das, ist ja. Ist es der? Ja. Ist der mysteriöse IT und so Kollege? Der ist IT und so. Der ist IT und so. Ja, ist nice. Bestimmt, das ist nice, wenn man so Vitamin B's hat und der ist jetzt an der Quelle, der verarscht einen nicht, weil es ein Kumpel ist. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, die ziehen einen trotzdem noch irgendwo ab. Vielleicht kriegen die da selber Provisionen. Die kriegen immer Provisionen. Die Handyläden, das ist ja das Schlimme. Das hat mir der Typ im Kundenservice, über den ich dann meine krassen Verträge bekommen habe, der hat mir dann erzählt, dass das ja wie so Franchise-Nehmer sind. Ja. Die in den Läden hocken, die sind auf selbstständiger Basis angestellt von Telekom oder O2 oder was auch immer. Und bekommen quasi kein Gehalt, sondern verdienen nur ihren Monatslohn über Provision an verkauften Verträgen und Geräten. Ja. Deswegen glaube ich, dass selbst wenn du einen Kumpel hast, der das schafft, der möchte sich ja sein Monatsgehalt nicht ruinieren, der macht dir vielleicht einen bisschen besseren Deal, aber im Endeffekt zieht er dich wahrscheinlich immer noch ab. Kann schon sein. Also ich glaube schon, also das heißt abziehen, du würdest vielleicht, wenn du dich sehr stark informierst und dir selber zusammenstellst, besser wegkommen damit. Also es ist jetzt glaube ich. Ich glaube schon. Also ich habe ist Kumpel, wie ein Reisebüro für Handyverträge. Ja, im Endeffekt schon. Dann jetzt hat's glaube ich wieder verstanden. Wobei der Dani ja gesagt hat, dass Reisebüros gar nicht so scheiße sind. Und daraufhin haben wir gesagt, wir probieren es mal aus. Ja eben, vielleicht, guck mal, allein mit der Tatsache, wenn du ihm wirklich vertraust, dass das, was er dir gibt, nicht scheiße ist, ist ja okay, weil du keine Zeit aufbringen musstest, dich zu informieren. Ja, das dann stimmt. Macht er das für dich. Dann sagt er, okay, wir haben da die Möglichkeit und die Möglichkeit. Ah nee, ich mag lieber ein Samsung-Handy und so viele Daten brauche ich nicht und so. Und dann sollte er sich halt nach dir richten und dir das Richtige verkaufen, aber dafür ist doch okay. Wobei ich jetzt den Ultra-Trick, der letztens gelernt habe von einem Kumpel von mir, der hat irgendein Xiaomi-Handy mit zwei SIM-Karten-Slots und er hat einfach zwei verschiedene Verträge, einen mit Internet, LTE-Flat, 12 GB oder so, ja. Und einen mit einer AllNet-Flat pur, also nichts anderes, keine SMS, kein gar nichts. Und der zahlt für beide Verträge zusammen irgendwie nur 7 Euro irgendwas, weil die einzeln spottbillig sind. Ah, die Verträge werden teuer, sobald du eine andere Option mit reinnimmst. Und das ist halt voll der Move, weil der, wie gesagt, der zahlt für beides zusammen 8 Euro oder so. Und damit kommst du mit keinem Vertrag kommst du in die Nähe von dem Preis. So. Richtig gut. Voll krass. Ja. Aber du hast halt zwei Nummern. Du hast halt eine WhatsApp-Nummer im Endeffekt über die Internetkarte und eine Nummer zum Anrufen. Aber ist ja egal. Ja, wenn die Leute es wissen. Die App ist ja da drauf. Ja. Ach so, meinst du? Ah, okay, ja. Ja, du musst halt, wenn du die Nummer von, wenn du die WhatsApp-Nummer anrufst. Du bist halt dann der Sparfuchs von den Freunden. Ja, der ist auch. Du bist der, den man im Handy mit einem Punkt vorne einspeichert, weil er bei Aldi Talk ist und dann kostet es nur 3 Cent die Minute. Ja, aber das ist auch so ein Krokodil-Typ. Jäger. Ja. Und der spart sich arm. Oh. Gibt es die legendäre Aktion von dir? Er hat eigentlich nie Geld und dann kauft er halt mal irgendwie 40 Lampen, weil sie im Angebot sind sehr und so gut. Billig sind. Er braucht keine 40 Lampen, aber sie sind so billig, da schlägt man halt mal zu. Sehr gut. So kann man sich arm sparen. Ja, wie gesagt, man kann ja auch immer mehr tanken, dann kriegt man mehr Payback-Punkte, als wieder mehr Geld zurück. Aber kann nicht so voll machen. Das fand ich auch mal gut bei den McDonald's. Einfach auch mal die Rechnung vom hinter dir zahlen und sagen, nehme ich auch die Payback-Punkte von dem. Wisst ihr was? Ich zahle eine Runde in der Tanke, den muss ich mal bringen. So. Leute, ich zahle die Runde. Alle gehen so in den Kühlschrank, holt sich so Red Bull und ballern die ganze Theke voll. Oh weh. Leute, ist gerade noch irgendwas angefangen. Ich wollte, wie bei McDonald's, die Coupons, da stand ja auch drauf, bis zu 29 Euro sparen, aber muss halt... Aber musst halt alles kaufen, was da drauf steht. Ach so, die. Also, du musst das große Big Mac Menü nehmen, das große. Mit einer Cola. Big Mac Menü mit einer Cola. Eine Apfeltasche dazu. 17,90 an der Kasse. Oh Mann. Das ist das beste Rabengefahr-Video. Ah, wirklich. Fischmeck. Fischmeck ein. Big Mac. Big Mac. Cola eine große. Ich wiederhole. Fischmeck ein. Nee, ist gar nichts richtig. Oder der Typ, der anstatt zu singen einfach schreit. Sie sollen nicht schreien, sie sollen singen. Oh Mann. Das fehlt dem deutschen Fernsehen so ein bisschen, finde ich. Also ich finde, Joko und Klaas haben lange Zeit richtig gute Arbeit gemacht. Ja. Ich habe jetzt auch in der letzten gehört, dass Late Night Berlin wieder besser ist, wie eine Zeit lang. Schwierig. Also ich habe jetzt die Folge zuletzt angeguckt, wo Tommy Schmidt und Felix Lobrecht drin waren. Ja. Und das Interview mit denen zwei war so strange irgendwie, ich weiß nicht. Das war ein bisschen komisch. Was war davor? Der Beitrag von Katjana Gernst war überragend. Den habe ich nicht gesehen. Da ging es irgendwie drum, dass... Die ist jetzt irgendwie mit drin bei Late Night Berlin, gell? Die singt da. Ah, okay. In der Band, glaube ich. Okay. Und die ist einfach... hat einen Beitrag gemacht, sondern nämlich da wird in Deutschland so ein Werk gebaut für Tesla und ist ganz klein, da ist nur so ein kleines Dorf daneben. Und dann ist sie auf Englisch zugegangen und hat Leute interviewt, die kein Wort verstanden haben, so was sie eigentlich von ihr will. Und das war überragend, weil die, keine Ahnung, kommt ja aus Amerika oder so, spricht halt richtig gut Englisch. Und dann haben sie auch so ein Ding gemacht wie bei Hand of Blood auf der Straße mit den Hi-Elo-Rentnern, wo sie einfach auf der Tafel alten Leuten was zeigen, was sie vorlesen, und die verstehen halt die Hälfte nicht, was da draufsteht. Das hat schon Hand of Blood erfunden. Das hat der erfunden, ja. Der hat da, glaube ich, 3 Videos dazu gemacht. Aber das erste ist überragend. Ja, das ist. Verlinkt man. Das verlinkt man, ist aber nur was für Leute, die League of Legends spielen, sonst ist es richtig komischer Scheißtrick. Aber das hat ja, das haben ja Joko und Glas dann irgendwann auch kopiert. Ja, genau. Naja, wie gesagt, ich fand irgendwie, das Raab hat halt also gegen Ende auch nicht mehr so innovativ, aber immer noch halt brutal viel. Ja, also, finde ich schon. Was der für einen Output hatte einfach. Der hat so Sportarten erfunden. Ja, der einfach. Hat einfach so, und das gibt's jetzt einfach nicht mehr. Guck mal, früher war es so, jedes zweite Wochenende irgendeine Turmspring-WM, Wok-WM, Crash-Car, Stock-Car-Scheiße und so. Ja. Und jetzt ist so, nix. Ah, okay, doch so viel. Vielleicht halt so Joko und Klaas gegen ProSieben. Das ist doch aber ein Scheiß. Also ich weiß nicht. Also ich habe jetzt Schlag den Star mit 2 Prominenten, fand ich ganz unterhaltsam. Aber ich finde das auch nicht so true irgendwie. Ja, es ist halt nicht so der Wettbewerb, ja. Ich fand das geil, weil Raab halt so viel da drauf gegeben hat. Haben wir eigentlich schon mal über Raab geredet? Ich weiß es nicht. Glaub schon. Das kann sein. Aber der hat immer so bei jedem Schlag den Raab hat er 100.000% gegeben, weil der einfach nicht verlieren will. So der hat keinen Bock auf verlieren. Und dann ist ihm scheißegal, wer da gegenüber von ihm steht, ob es irgendein bedürftiger Mensch ist, der angewiesen ist auf die Millionen oder ob das ein reicher Star ist, der will gewinnen. Und das hat die Show halt so geil gemacht, weil der sich immer so aufgeregt hat und so gefeiert hat, wenn er gewonnen hat und so. Ist schon, ja, ich weiß nicht. Ja, stimmt schon, dass da was fehlt. Also es kommt niemand ran bis jetzt. Ja. Und ich glaube, schön wär's, aber. Ich glaube, das ist ein generelles Problem, weil der Generation vor uns ging es wahrscheinlich so, wo Harald Schmidt sich aus Fernsehdeutschland verabschiedet hat. Ja. Und da kam dann aber Raab halt relativ, also der war schon da, war vielleicht noch nicht so ganz groß, aber es kam dann was. Und ich finde, Joko und Glas, wie gesagt, die haben anfangs wirklich richtig geile Sachen gemacht. Ich habe die brutal gefeiert bei wo sie noch bei Neo, ZDF Neo waren und auch bei MTV Homens, das war schon fett, aber irgendwie seit sie zu ProSieben sind, ist so ein bisschen kackig geworden. Ich glaube, weil sie sich nicht mehr so viel erlauben können einfach. Das ist der große Joko und Glas Rand. Mhm. Ich hasse die zwei. Okay. Nee. Was hältst du von Böhmermann? Böhmermann. Vielleicht lässt du dich einfach nicht drauf ein. Nee, Böhmermann phasenweise geil, phasenweise wirklich richtig gut und phasenweise richtig komisch. Ja. Wo ich nicht was anzufangen weiß damit. Aber ich bin kein so ein Hater, ich bin aber auch kein so ein Endlos-Feierer, so ein Mittelding. Mittelfeierer. Es kommt immer drauf an, was er macht. Also manche Dinge finde ich wirklich richtig gut, so diese Rubrik, wo er immer wieder so voll den Rant über irgendwas abzieht und Sachen aufdeckt und so, das finde ich jedes Mal eigentlich geil. Wo so geil. Richtig ausgeklügelt ist, so auf ganz langwierige Weise und so, wo sie die Leute eingeschleust haben. Sowas finde ich immer richtig gut. Wie hieß das? Das Schwiegertochtergesang. Ja, genau. Das ist ein Typ einfach ein. Sowas ist richtig gut. Und dann gibt es aber auch wieder andere Sachen, wo ich mir denke, so, ja, okay, was war denn das jetzt? Vielleicht dürfen die einfach nicht zu häufig kommen, die Leute. Genau das ist nämlich, weil Polizistensohn zum Beispiel, der erste Track, den Böhmermann als Polizistensohn rausgebracht hat, war mega, geil, weil er so auf die Hafti-Welle gesprungen ist und so Mucke gemacht hat, wie Cop-Killer das damals halt gerade so für Wellen gesorgt hat, weil es halt offensichtlich Haftbefehl in einem Lied dazu aufruft, Polizisten zu töten. Und dann kommt er und macht diesen Polizistensohn-Track. Und dann hat er ja irgendwann nochmal einen rausgebracht und ich glaube, mittlerweile hat er 3 oder 4 Tracks oder so draußen und es ist halt ausgelutscht irgendwann. Das war einmal witzig oder einmal cool und danach war es dann so, okay, er versucht wieder Musik war zu machen. War die Kuh schon gemolken? Ja, schon. Das ist mein großer Fernseh-Deutschland-Rand. Hast du noch was zu sagen? Also, ja. Oh, was hast du gedacht, als du Felix Lobrecht nicht eine Frank Elsner erkannt hat? Das war bitter. Ja. Das war richtig bitter. Das hätte ich erwartet, Alter. Ja, ganz ehrlich so. Ja. Ich glaube, wenn Wenn Florentin Will da gesessen hätte. Wer hätte ihm die Füße geküsst? Papa. Ja, das fand ich auch echt überraschend. Ich dachte, es wäre ein Witz, wo er gesagt hat, der ist ein alter Mann, Tommy kennt den bestimmt. Da dachte ich so, Aber ich glaube eher, dass er in dem Moment nicht auf den Namen gekommen ist und das überspielen wollte, irgendwie witzig. Yeah. Weil hätte er nur einfach gedacht, das ist ein Typ, hätte er nicht gesagt, Tommy kennt ihn bestimmt, sondern er hat, glaube ich, so. Ja, ja. Kassels und Cruise. Hey, wir sind wieder da für euch. Ja, ich glaub, er hat ihn einfach mit einbezogen, weil es ihm peinlich war, dass er den Namen gerade nicht weiß. Aber so ging es mir auch am Wochenende. Echt? Ja, wo ich die Leute bei diesen Race Days eintragen musste, da waren abends Männer, wo ich eigentlich von der Arbeit hätte kennen sollen, so die kompletten Namen eigentlich. Aber ich wusste ganz viele Vornamen nicht. Oder von den Leuten, mit denen man eigentlich zu tun hat, wenn man da, keine Ahnung, für die Kirche irgendwas rumhantiert, dann, naja, war ein bisschen peinlich, aber ein paar konnte ich merken, aber es waren auch brutal viele Leute. Es ist ja aber auch nicht verwerflich. Man muss einfach immer nur sagen, ich bin mit dem Namen ganz schlecht. Ich sag einfach, wen darf ich denn auf der Bahn eintragen? Und dann warst du ganz neutral, wie wenn, vielleicht fährt er das Kind von dem, keine Ahnung. Das kann ja nicht wissen, Leute. Dann, ja, ich brauche Vor- und Nachname. Und sie sind über 18. Das sind 60-jährige Opa. Und in der, welche Altersgeneration euch geht. Ja, aber wie gesagt, das zieht eigentlich immer zu sagen, das ist... Ich bin so schlecht mit Namen. Ja. Also, das ist ein Funken Wahrheit dran. Ist ein Funken Wahrheit dran, aber ich gebe mir auch immer nicht Mühe, mir einen Namen zu merken. Wenn dich jemand die Hand schüttelt und dann dreh dich um und der Name ist weg. Ich bin so oft abwesend, wenn man Hallo sagt. Das ist so krass. Da guckt man immer einfach so ins Gesicht oder keine Ahnung. Also, ja, du musterst die Person und denkst über irgendwas nach in dem Moment und merkst einfach nicht. Ich weiß auch nicht, wie die Leute es am Telefon machen. Die dann am Schluss nochmal sagen, ja, tschüss, Herr Lachenmeier. Und ich so, tschüss, ne? Einfach so auflegen. Keine Ahnung, wie du heißt, Alter. Ja, tschüss, Herr, und dann auflegen. Aber ich glaube, das ist auch so ein Ding, was du lernst wahrscheinlich. Wenn du viel telefonieren musst, dann ist so eine der ersten Lektionen, dass du dir am Anfang den Namen merkst. Es ist auch manchmal hilfreich, wenn man den Namen von Leuten hat, mit denen man gesprochen hat, dann kann man sich später darauf berufen. Ja. Gerade wenn man irgendwie so was abhandeln muss oder irgendwas klären muss, so und, mit Behörden oder mit wem auch immer. Und ein sozialarbeiterischer Aspekt, es vermittelt auch ein gewisses Gefühl beim Gesprächspartner, wenn du ihn immer mal wieder mit dem Namen ansprichst. Also nicht immer sagst, Herr so und so, das Herr feiern so die. Und so, sondern wenn du immer mal wieder so den Namen einfließen lässt. So eine Frage stellst ohne Namen und dann die nächste Frage so, ja und Herr so und so, wie finden Sie denn das? Ja. Dann haben sie so ein Gefühl der Verbundenheit. Das aber feiern ich kann die Leute. Das halt in der Arbeit nicht machen, weil ich mir einfach einen Namen nicht merke. Ja. Das ist schrecklich. So ist das Leben, ist kein Schlotzer. Kein Pony. Ponyhof nicht. Studehof. Ja, sagen wir Lupen. Zeit haben wir noch. Lupen. Luken. Lukasen. Stimmt, du bist dran. Du musst raussuchen. Dran. Okay. Hast du rausgesucht? Ich hab's mir gemerkt. Du hast die gemerkt? So den Namen kann ich nicht merken, aber die Lukens und Crusoe kann ich merken. Ich bin gerade eben rausgelesen aus dem Lukasoment. Dann lukel mal los. Ich luke. Patrick. Ja. Wenn du auf Konzerte gehst, bist du da eher der Typ, der vorne steht, der in der Mitte steht, der an der Bar steht und zuhört? Oder bist du der filmt? Was machst du auf Konzerten? Das ist interessant, ja. Also generell gehe ich nur gern auf Konzerte, wo ich die Musik auch hören will, so. Mhm. Und wenn ich schon vorher weiß, dass sie gut ist, weil es halt hätte noch ein bisschen rauszögern können an der Stelle. Das merken wir uns für den nächsten. So. Nee, jetzt will ich nochmal. Nee, was ich sagen wollte, ist, wenn ich das kenne, also keine Ahnung, weil das weiß ich, weil man sich selber irgendwie die Karte gekauft hat und nicht, weil ein Kumpel gesagt hat, ja, komm doch mal rum, ich habe eine neue Band, die machen Rock und so, dann stehe ich schon gern weit vorne. Die machen Musik mit Gitarren und so. Mit Gitarren und so. Und dann gehe ich auf jeden Fall vor, weil vorne ist immer geil. Also ich bin bis jetzt, die Konzerte, wo ich war, waren halt auch so Metal-Konzerte eigentlich, wo man sich auch so ein bisschen rauft, wo ich auch gefeiert habe zu der Zeit, wo ich dahin bin. Ansonsten finde ich es auch gut, wenn ich nicht so in der ersten Reihe stehe, sondern so in der dritten. Mhm. Reicht eigentlich auch. Ganz hinten würde ich, glaube ich, nie stehen bei einem Konzert eigentlich. Dafür gehe ich eigentlich selten wohin. Außer es ist so, was so halt nebenbei ist bei irgendeinem Fest oder so. Keine Ahnung. Da geht es auch. Aber eigentlich will ich schon irgendwie was mitkriegen von der Musik. So, aber oftmals ist die Musik eh so laut, dass du dich nicht unterhalten kannst. Also hör ich auch aktiv zu, weil sonst ist ja, die geben sich ja Mühe da oben. Die geben sich da oben Mühe. Die Kerle. So mache ich das. Wie machst du das? Also gerade die Konzerte mit härterer Gangart, sage ich mal, da halte ich mich schon immer so in den ersten Reihen auf. Ich stürze mich zwar nicht mehr so oft ins Pit wie früher, aber immer noch ab und zu mal ganz gern. So, wenn es irgendeine Band ist, die ich richtig geil feiere, wenn dann so ein Part kommt, wo es voll auf die Fresse geht, dann gehe ich schon mit rein. Aber ansonsten stehe ich immer so um die Leute rum. Und schuckst die wieder rein, die rausfliegen. Mach immer den Ellenbogen raus. Das ist echt eine gute Taktik, Ellenbogen raus, dann fällt nie wieder mal auf dich drauf, weil dann wissen sie, da rennen sie auf einen Ellenbogen. Das ist fies, aber. Dasselbe Schuld. Selbe Schuld, wenn du da rumrennst. Wenn du auf ein Beatdown-Konzert gehst, dann wenn du hinfällst. Auch. Nee, und wenn es ein Konzert ist, wo es primär um die Musik geht, sag ich mal, wo ich wirklich Lust habe, mir das anzuhören, dann schaue ich meistens, wenn es möglich ist, wenn der Mischer in der Mitte vom Saal steht, mich in die Nähe vom Mischpult zu stellen, weil da ist der Sound einfach am besten. Das ist mir auch aufgefallen. Und wenn der aber ganz hinten steht, dann will ich das immer nicht, weil dann stehst du so ganz am Ende vom Raum, das ist immer scheiße, dann gehe ich so ziemlich zentral in die Mitte, weil selbst wenn er ganz hinten ist, die Mischer laufen in der Regel in die Mitte vom Saal und hören dort den Sound ab, ob er dort gut ist beim Soundcheck und laufen dann zurück an ihr Pult und schrauben rum. Also eigentlich ist so tendenziell in der Mitte immer der beste Sound. Machst du ein gleichseitiges Dreieck zwischen der Bühnenbreite, muss zu dir dann ein gleichseitiges Dreieck sein, dann stehst du genau in der Mitte. Ist sein in dem Locations. Nee, was ich sagen wollte, was machst du, wenn der Scheiße mischt? Wenn es einfach wie Kraut und Rüben klingt? Dann gehe ich an die Bar. Dann gehe ich an die Bar, okay. Dann bin ich so ein Bar, okay. Barabhänger. Nee, und Film auf gar keinen Fall. Film? Ja, also ich habe, glaube ich, auf den letzten 30 Konzerten, wo ich war, oder so, kein Bild, kein Video gemacht. Okay. Ich weiß nicht, ich finde das, warum auch? Ich mache meistens so ein Bild und so 2 bis 3 Videos. Einfach für den Status so. Ja gut, wenn es so zum Teilen ist, dann ist es nice, aber... Für mich brauche ich es nicht, weil... Weil das ist immer so das Ding, die Leute filmen das ganze Konzert über und sind damit beschäftigt auf ihr Handy. Ach, Leute, der hätte echt eine Zeit müssen. Da habe ich es ein bisschen gut gemeint. Ich habe gedacht, ich mache das einfach ganz schnell. Dann muss ich nicht so lange rummachen mit. Und dann habe ich halt... Nee, also die Leute sind damit beschäftigt, auf ihr Handy zu schauen und zu gucken, ob sie die Band gut drauf haben in ihrem Video und kriegen gar nichts live davon mit, nur dass sie sich später nochmal angucken können. Aber ich will es doch in dem Moment mitbekommen und mir nicht später nochmal angucken. Ja, vor allem wird ein gutes Konzert eh richtig gut aufgenommen und dann ist es dumm, wenn du mit deinem Samsung Galaxy A17 richtig, das kommt dazu. Der Kartoffelkamera des Films. Und ich habe noch nie erlebt, dass jemand so irgendwie irgendwann sagt, Alter, das Konzert vor 3 Jahren war so geil, das gucke ich mir jetzt heute Abend auf meinem Handy nochmal. Ich zeig's dir, ich hab's da. Man filmt's und dann schimmelt's in der Videothek vom Handy rum und nie wieder passiert was. Ist echt so. Doch, ich habe ein Video gemacht. Das ist gut. Ein Video vor 6 Jahren oder so, 7 Jahren, ich weiß nicht mehr ganz genau, bei Being as an Ocean, wo ich die das zweite Mal in Stuttgart gesehen habe, da waren die noch recht klein. Es war im Jugendhaus Cannes in Cannstatt und da hat der Sänger ein Salto von der Box ins Publikum runtergemacht. Hey. Und da habe ich ein Slow-Mo-Video davon gemacht, weil ich das so krass fand. Ich habe schon viel Energie erlebt. Bei dem ersten Konzert, wo ich die gesehen habe, da hat er sich oben an die Traversen, wo die Scheinwerfer dranhängen, dran gehängt und hat dann irgendwie so kopfüber darunter gesungen, was auch krass war für die Band, weil die eigentlich gar nicht so showmäßig sind. Die haben sehr emotionale Musik. Aber bei dem ist halt ein Turner wahrscheinlich. Ist ein Turner, das ist so ein kleiner Spaßmensch. Guck mal hier, jetzt ohne Hände. Nee, das war einfach so ein richtig geiler Part von einem Lied, wo man wusste, danach kommt ein krasser Part, also so ein Auf-die-Fresse-Part. Und dann fängt er an, auf die Box hochzuklettern. Und ich dachte schon so, oh, jetzt passiert irgendwas Geiles, jetzt kommt irgendwas richtig Fettes. Und dann macht er einfach einen Salto davon runter in die Menge rein. Das ist ein Stage-Dive-Salto. Das war richtig fett. Es sind ja schon Sänger umgekommen, wo sie so crazy Action ausprobiert haben. Natürlich. Aber der Campino, der kraxelt Uhr bei jedem Konzert nur auf. Der schaut noch in den Arm. Sehr gut. Ja, ich habe auch einmal gefilmt von einem Video, wo ich dachte, das ist schon cool, dass ich es hatte irgendwie. Das habe ich gefeiert. Aber ich weiß gar nicht, wieso. Das war auf dem Eskimo Callboy Konzert. Da haben die doch immer dieses Scooter-Intro benutzt. Ja, ja. Und das habe ich gekannt aus so einem Tour-Blog auf YouTube. Und dann habe ich gewusst, es kommt jetzt. Und habe es mit meinem alten LG Beauty KU990. Und da, wo richtig der Bassschlag kommt, hört man nichts einfach. Da macht nur so... Das war super. Das ist eigentlich cool. Hey, aber den Tourblock, den gucke ich mir heute noch manchmal an. Ja. Weil ich das so geil finde. Das ist sehr gut, ja. Weil dieses Intro, das Scooter-Intro mit diesem, ich finde es so fett zusammengeschnitten, weil das so davor ja diesen Backstage-Bereich zeigt von denen, wo die so black-metalig angemalt sind. Ja. Und dann ist ja diese Transition von dem Lied in das Live-Intro dann, ich finde die perfekt, weil die so auf die Bühne laufen. Und du kriegst es so mit, wie wenn das gerade wirklich so passiert. Übel geil. Gucke ich mir heute wirklich noch sehr, sehr gern an. Obwohl ich die Band gar nicht mehr so höre. Hörst du noch die Eskimos? Die Eskimos? Ich habe sie, glaube ich, vor kurzem mal wieder angeschalten. So, das neue Sach kann ich nicht so relaten, aber ich fand zum Beispiel auch diese Cover cool, was sie gemacht haben, Cinema und so. Das alte Album ist überragend, die EP. Ja, ja. War überragend. War sehr gut. War auch so inhaltslos, hat es richtig gut gepasst. Irgendwie. Ja. Also ich glaube immer noch vom so, aber irgendwann ist es halt, ist wie bei den Atzen so. Irgendwann sind alle Worte gesagt, wo in das Ding reinpassen. Und dann, ja gut, gerade bei den Atzen. Ja, und dann sind die halt nach einem Album alle aufgebraucht und dann ist halt scheiße. Was machst du dann? Kannst du nichts Neues machen. So, bei den Atzen schon innerhalb von einem Album aufgebraucht. Also, da hättest du die vielleicht ein schlechtes Beispiel. Die halben Tracks nehmen können und so Copy-Paste, das wäre genau das gleiche gewesen. Oh je. Aber ich feiere die Atzen. Disco Pogo, also, unser Ding. Nee, das Lied schon nicht mehr. Disco Pogo finde ich schrecklich. Aber der allererste Atzen-Sample. Das geht ab. Genau, das geht ab war da drauf. Und buntes Konfetti. Ja. Und ja, da hört es auch schon auf. Atzen Party, Dingeli Dongeli. Nee, das war ja, schon später. So. Dingeli Dongeli. Ja, Lukas. Was machst du auf Konzerten? Stimmt, da waren wir. Ja. Ist auch. Hoffentlich kommt was, ja. Du kannst uns auch mal sagen, auf was für Konzerte du so gehst. Raf Camora. Kapi Konzert. Nee, Kapi fand er doch gar nicht so geil, oder? Stimmt. ACDC. Apache. Indianer. Der ab und an seinen Tanzbein schwingt. ACDC hat er gefeiert, stimmt. So, Opa. Und den Typ von John Bon Jovi. Der Typ von John Bon Jovi. Und Nickelback. Das hat ein Kumpel von mir gesagt. Das ist doch der Typ von John Bon Jovi. Ja, ich weiß nicht. Wir sind jetzt schon so vorangeschritten. Machen wir noch was. Wo sind wir? Jubiläumsfolge. Jetzt haben wir eine Dreiviertel. Ich habe noch was vorbereitet. Ich habe mir da schon ein bisschen Mühe gegeben. Den Fresher Talk. Richtig. Wie lange brauchst du für den Fresher Talk? Oh, weiß ich nicht. Je nachdem, wie wir es ausarten lassen. Aber ich habe ein paar nice Facts eigentlich. Ja, hast Bock drauf. Kann ich machen. Du mir. Okay, dann würde ich sagen, gönnen wir den Leuten noch ein paar Minuten Bonus, Jubiläumsbonus. Jubiläumsbonus. Mach mal die 30 Stunden voll an der Stelle. Da sind wir noch ein bisschen beschäftigt, ey. Nee, was wolltest du sagen? Du hast gerade mit deiner Hand so dirigiert. Was war das? Nee, ich wollte einfach nur so... Gesponsert. Taschentücher von Michalski, Patrick. Ja, ist es der von Germany's Next Top? Ach was. Der ja mittlerweile nicht mehr bei Germany's Next Top. Echt? Was war da eigentlich mit Thomas Gottschalk los? Und dem Hajo. Ich check's nicht, Alter. Ich hab die letzte Staffel aber auch nicht angeguckt. Ich hab Almost Daily angehört über Trash TV und da haben sie das Sommerhaus der Stars haben sie brutal gefeiert. Ich habe richtig Bock, das anzugucken. Ich nicht. Wieso? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist witzig. Ich glaube, was in letzter Zeit richtig angeguckt wird, ist dieses... Bauer sucht Frau? Nee, das, wo die nackt auf die Insel gehen. Love Island. Love Island. Okay. Das interessiert mein, mein Voyeur innerstes. Okay, ja, nee. Weiß ich nicht. Aber ja, es soll auch, glaube ich, gut sein. Ich weiß nicht. Aber der Tommy hat sich jetzt aus allem zurückgezogen. Wie aus allem? War gestern oder so in den Nachrichten, vorgestern in den Nachrichten. Aus privaten Gründen, der hatte ja noch eine Radiosendung bei Bayern 1. Ja. Und beziehungsweise, ich glaube, 2 oder 3 Radiosendungen sogar. Und hätte nächstes Jahr irgendwas im Fernsehen wieder machen sollen. Und der hat jetzt in der letzten Folge so ganz spontan und plötzlich gesagt, ja, das ist die letzte Folge von mir. In Zukunft gibt's nichts mehr. Mein Arzt hat mir geraten, ich soll mein Bett nicht mehr verlassen. Aber das war irgendwie nur ein Joke. Bayern 1 hat dann später in so einem Pressestatement rausgehauen, ja, tatsächlich zieht er sich aus allem zurück. Er macht keine Radiosendungen mehr, kein Fernsehen mehr, gar nichts mehr, keine Werbung mehr. Aber nicht, weil er krank ist, sondern aus privaten Gründen. Okay, mysteriös. Ja. Und Haribo hat auch gesagt, weil er mal kurzzeitig im Raum stand, ob der wieder Werbeträger werden soll, ob der einen Bulli wieder ablösen soll. Und dann haben die gesagt, nö. Tommy war cool, während Wetten, das, aber jetzt brauchen wir sie nicht mehr. Jetzt brauchen wir nicht mehr. Vielleicht ist er jetzt beleidigt, weil die ihm abgesagt haben. Ja, aber eigentlich muss der eh rich sein, oder? Ja, hat eigentlich sowas nicht mehr nötig, oder? Nein, vor allem hat er güldenes Haar. Ja. Der kann auch machen, was er will. Ja, schon. Der könnte in so eine Neuverfilmung von den 3 Musketieren oder so mitspielen. Hatten die blonde Haare? Rapunzel. Da Alter. Hatte der Prinz. Das wäre geil. Das würde ich gucken. Aber da hatte Rapunzel die blonden Haare. Nee, er doch auch, oder? Ja, aber nicht so. Okay. Dann weiß ich auch nicht, wo der reinpasst. Sorry, Tommy. Ja, ich wollte was erzählen über Frösche. Ja. Und ich wollte, vielleicht machen wir es so. Wollte ich mir eine Frage stellen? Ich habe überlegt, ob ich dich dein Bio-Wissen mal abfragen soll. Ja. Aber jetzt habe ich das nicht als Frage aufgeschrieben. Ach, egal. Mach das ad hoc. Also, zu welchen, wo gehören die dazu, wenn man das Amphibien. Was ist das Besondere an Amphibien? Ein Land- und Wassertier. Das ist die Definition davon? Ja. Und jetzt sollte ich mir mal kurz aufzeichnen, wie die so entstehen. Also, was am Anfang ist und was am Schluss ist. Wie das aussieht immer, das Viech. Das fängt es an, wie heißt das? Kaulquappe. Sehr gut, sehr gut. Ja, und die Kaulquappen sind im Laich. Frösche Leichen, die legen ganz viele so Eier. Leicht gibt einen Punkt. Kleine Eierle und da sind die Kaulquappe drin. Kaulquappe, genau. Die schlüpfen dann und dann schwimmen die so rum wie Quapuzzi. Okay, sehr gut. Gibt auch einen Punkt. Ich weiß aber nicht, was alle ist. Ist es Quapsel oder Quapuzzi? Quappo ist letzte. Ja, ist schwierig. Ich glaube, ja. Quabbel. Quappel. Quabbel. Und dann kommt Kapuzzi. Und dann kommt Quappo. Ja, ja. Okay. Aber dabei müsste mein Pokémon-Wissen eigentlich gut sein. Aber eigentlich schon. Da bin ich mir nicht so sicher. Also, und aus der Kaulquappe wird dann der Frosch. Ja, und zwischendrin ist auch noch irgendwas? Oder ist das auf einmal so? Die schwimmen halt rum, haben nur so ein Schwänzle und dann wachsen irgendwann die Beine und die Ärmel. Und. Was macht der Schwanz? Der fällt ab. Bildet sich zurück. Sehr gut, ja, sehr gut, sehr gut. Ja, und irgendwann hüpft es dann aus dem Wasser. Wieso muss es da rausgehen? Wieso kannst du im Wasser bleiben? Weil es ein Landwesen ist, weil die keine Kiemen haben und nicht unter Wasser atmen können. Weil das sich außerflippt. Und das ist ja eigentlich schon crazy. Am Anfang sind sie ja quasi. Ja, als Kaulquappe können die ja gar nicht raus. Ja. Das ist ja crazy. Das ist schon crazy. Und ich glaube, das ist die Definition von Amphibien, dass die nicht nur anders aussehen. Oder ja, an Land gehen, sie müssen an Land gehen. Ja. So. Sonst gehen sie hey. Sie können ganz gut im Wasser so. Also so. Denn ihre Hut eigentlich. Ja. Aber sie dürfen halt nicht da für immer drin sein. Sind Krokodile ich auch Amphibien? Nee, ich glaube nicht. Was sind das? Land. Obwohl, können die unter Wasser atmen? Ich glaube, die halten die Luft an. Ja. Wie Delfine. Oh, da bin ich mir gerade auch nicht so sicher. Oh, gefährliches Halbwissen. ja, ich fand es spannend im Bio-Unterricht. Ich mir dann ich glaub, so aufgefallen, wo ich so... Ich glaube, Wale halten die Luft an. Ich hab da immer so weiter recherchiert, bin auf lauter so crazy Seiten gekommen. Alter. Hab dann irgendwann gedacht, ja, das wird jetzt langweilig, wenn wir jetzt einfach das alles so runterarbeiten. Deswegen habe ich einfach dazu ein paar crazy Facts raus. So giftige. Giftige Frösche, hast giftige Frösche. Alter, ich habe so viele Bilder. Es lohnt sich, Froschbilder anzugucken. Die sehen so krass aus. Das ist richtig sick, die sind so bunt. Und dann gibt es zum Beispiel einen, der ist durchsichtig. Hast du die Hypno-Toad angeguckt und bist jetzt hypnotisiert? Ich habe wirklich so schöne Bilder angeguckt. Genau, und dann war ich zum Beispiel auf tierversuche-verstehen.de. Also kann jeder sagen, was er will von der Seite, aber ich fand es interessant, weil die haben bemerkt, dass Frösche... Ist das eine Pro-Seite, Pro-Tierversuche? Ja, ich glaube. Die einem verständlich machen wollen, warum... Genau. Okay. Und jetzt pass auf, crazy fact, Frösche crazy haben einen 360-Degree-Blick. 360 Grad können sie gucken, die können auch gleichzeitig, ich glaube, nach vorne, nach hinten gucken, das bin ich mir aber nicht sicher. Okay, vielleicht halt wissen, aber... Ganz wichtig dabei, die können nur Sachen sehen, die sich bewegen. Fett. Ja, das habe ich gewusst. Habe ich mal eine Doku geguckt. Also wenn... Die sehen die Fliege nur. Die sehen wie so... Also die haben es natürlich, kannst du es glaube ich nicht genau nachspiegeln, wie es aussehen soll. Aber dass du eine Vorstellung hast, ist wie, wenn alles grau ist und da, wo sich was bewegt, siehst du so schwarze Linien. Und dann siehst du die Kontur von dem Gegenstand. So ungefähr stellen. Aber dann laufen wir ja gegen Bäume und so. Ja, machen sie ja auch. Echt? Ich wollte es raussuchen und verlinken das Video. Ich habe einmal auf Twitter, war es glaube ich, hat einer geschrieben, ja, Kröten sehen gar nicht so attraktiv aus, wenn sie in Zeitlupe hüpfen. Und dann war das ein Video, wo eine Kröte immer wieder gegen so einen Baumstamm hüpft und auch umfliegt und so. Und in Zeitlupe sieht es halt richtig hilflos aus. Weil die sieht es einfach nicht, Alter. Oder vielleicht sieht sie, weil das Dach auf sie zukommt, aber halt nicht beim Losspringen. Das heißt, da wird halt der Sprung schon geplant. Und dann dutzt sie halt so voll. Ich würde es gerne finden. Das sieht so unästhetisch aus in Zeitlupe. Da hüpfe ich jetzt hin. Oh, Scheiße. Aua. Schon wieder. Boing. Hier ist frei. Oh, Scheiße. Willst du den Weg nach Hause finden und braucht halt so 100 Stunden, weil er immer so an der Wand entlang schrappt. Menschen zu werden. Das ist ja crazy. Kacke. Also das stimmt. Aber wie findet man sowas raus? Das ist verrückt, gell? Ja. Da muss jemand... Da sitzt sich jemand hin und guckt den Tieren 100 Stunden zu. Das ist, glaube ich, auch voll interessant, so, weil du voll viel lernen kannst. Genau, was ich schon erwähnt habe, die Glasflösche, die Glasflösche, die Glasfrösche, die haben eine transparente Haut, also das auch gerne mal googeln, Glasfrosch. Und die haben sind ein gutes Forschungsmodell für die Physiologie, weil man da drin sehen kann, wie alles funktioniert. Also man sieht sogar das Herz schlagen. Okay. Das heißt, man kann den beobachten, ohne ihn zu töten und weiß trotzdem, was passiert. Das ist crazy und die waren relevant beim Klonen und bei der Stammzellenforschung. Keine Ahnung wie, habe ich jetzt nicht genauer nachgeguckt, aber wird schon interessant, so wenn man mal guckt, für was die alles da sind. Warum wandern Frösche? Wandern nicht Kröten? Frösche auch. Das ist doch immer im Herbst werden noch immer diese Dinger. Ich weiß, wo sie hinwandern. Sie wandern immer zu ihrem Tümpel zurück, wo sie geboren wurden. Ja. Aber ich weiß nicht, warum sie da nicht die ganze Zeit chillen. Die haben ja nichts zu tun, die müssen ja nicht arbeiten gehen. Also wird nur gepoppt. Die können. Ah ja, stimmt. Das ist der Fickplatz. Ja. Das ist der fröschliche Fickplatz. Das ist auch so, das ist so absurd, wenn man an Tiere denkt, wie die einfach zu manchen Zeiten im Jahr einfach im Endeffekt übersetzt dran stehen und also in die Menschensprache übersetzen, einfach die ganze Zeit so ficken, hallo, ficken. So, die Balzrufe ist einfach so ficken und dann irgendwo so ein Weibchen, ja hier, fick mich und dann treffen sie sich und machen ein Kind. wenn Menschen so immer im Sommer so ficken, ja hier. Ist auch verrückt bei der Gottesanbeterin, die beißt ja irgendwie. Die tötet das Männchen. Nach dem Sex. Wenn wir schon bei abartigem Tiergeschlechtsverkehr sind, der Anglerfisch, der männliche, beißt sich ans Weibchen ran, befruchtet die und bleibt dann daran hängen und wächst mit ihr zusammen danach. What? Ja. Der männliche Anglerfisch. Ja, weil der ist ja ganz klein. Und der weibliche ist der große, den man kennt mit der Laterne. Latuta. Also das ist, glaube ich, das Abartigste, was ich je über tierischen Geschlechtsverkehr gehört habe. Außer dass bei Wölfen der Penis anschwillt nach dem Sex. Bei Fröschen? Nee, bei Wölfen. Ach, bei Wölfen. Bei Wölfen. Und dann können die sich so eine halbe Stunde nicht voneinander trennen. What? Das ist echt so. Weil oh, sehr gut. Weil der Penis anschwillt, damit irgendwie so ein... Das sind meine Kinder. Ding irgendwie, damit nicht sofort ein anderer Wolf draufspringt und danach streiten sie sich. Okay. Sondern die wissen dann dadurch, der hat gerade, okay, das sind seine Kids, die da später mal rauskommen. So habe ich das verstanden. Aber ich auch, gefährliches Halbwissen. Oh boy. Weißt du, was auch crazy ist? Was? Dass Frösche mit ihrer Haut trinken können. Was? Die trinken mit ihrer Haut. Wenn die dann im Wasser sind, sind sie nie durstig. Ja, ich glaube, so funktioniert das. Weil ich hab dann auch gedacht, jetzt guckst du einfach mal auf YouTube, was du findest über Frösche. Wollte eigentlich das eine Video und dann kam aber Anna und die Haustiere. Da wurde Kindern erklärt, wie man Frösche zu Hause hält und wie kompliziert es ist. Und das fand ich interessant, weil die haben so ein Gehege gebaut, also so ein, wie heißt es denn? Terrarium, gell? Ja. Aber dann auch darauf geachtet, dass das feucht ist, dass da eine bestimmte Erde drin ist und so Kies und Deko und Pflanzen und Krusch und auf jeden Fall Wasser. Und man muss einmal täglich, glaube ich, die alle nass machen. Damit es genug zum Trinken hin. Mit so einem Spritzerle. Mit so einem Spritzerle, ja. Okay. Genau, und dann habe ich gedacht, die sind halt auch süß so, weißt du, wenn du so einen ganz quietschgrünen kaufst, so, der guckt dich dann so an, den nimmst du dann auf deine Hand und dann guckt er dich so an und macht einfach gar nichts, so chillt sich. Ja, aber die können richtig mies schreien, wenn die. Schreien? Wenn die sich fürchten oder so. Okay. Da gibt's auch unzählige Videos auf YouTube, wo Frösche schreien. Das müssen wir alles raussuchen. Richtig unangenehm. Ja, schade, wenn man das nicht mitbekommt. Und dann habe ich halt wieder gedacht, shit. Die essen ja Lebendfutter, doch ein bisschen stressiger so. Und du musst ja auch irgendwie das Futter in Vitaminen, das ist so ein Pulver, also du kannst das Vitamin den Frisch nicht einfach so verabreichen, sondern du musst die nehmen und dann in dem Futter so ein bisschen wälzen. Und dann liebt das Futter ja noch, weil der Frosch kann es ja nur fangen, wenn es lebt, weil wenn es still ist, sieht es nicht. Das ist so bitter. Aber so ist es halt in der Natur. Naja. Ja, aber in der Natur, da wälzt sich das Futter ja auch in dem Vitamin. Warum muss man das dann machen, wenn man ihn hat? Ne. Verstehe ich nicht. Willst du noch ein paar Facts oder reicht's dir schon? Bist du gesättigt mit Frosch-Facts? Eine noch. Okay, einen ausgewählt, den besten Fact. Den besten, okay. Den jetzt kommt's, das ist Fact. Crazy. Okay. Das passt eigentlich ganz crazy gut. Frog. Also den Joke kann man jedes Mal bringen. ja, der ist von tierfans.net. Gute Seite. Ja, ist auf jeden Fall. Die ist echt gut. Bin ich auch aber angemeldet. Ich muss davor noch vorwegnehmen, es waren vier richtig gute Facts, Leute. Check die ab. Aber ein Fact, da hat man gedacht, den hätte man weglassen können und sagen Top 4 Facts, weil der lautet wie folgt. Es ist egal, wie oft du einen Frosch küsst, er wird sich nicht in einen Prinzen verwandeln, aber heiratest du einen vermeintlichen Traumprinzen, kann es sein, dass dieser sich im Anschluss als ein Frosch entpuppt. Dann denke ich mir so, Leute, dafür bin ich nicht hergekommen. Ganz alle anderen Facts einfach mitgelöscht. Tipp Nummer 4 war das, weißt du? Weg damit. Nicht mal so Bonustipp oder so, dass man sagen kann, na okay, Alter, da hat einer einen Clown gefrühstückt. Ja, der wollte richtig funny sein, hey. Deswegen wollen wir auch nicht länger drüber reden. Kamen jetzt kommt danach noch andere Tipps? Einer noch. Einer kam danach noch. Okay. Der ist eigentlich auch gut. Die sind eigentlich alle gute Tipps. Ja, dann hause alle noch, unkommentiert. Okay. Eins nach dem anderen. Also, ich heb mir den besten für den Schluss aus. Nur 1 Gramm des Giftes des Pfeilgiftfrosches reicht aus, um ganze 100.000 Menschen zu töten. 100.000? Yes. Darüber habe ich mal gelesen, dass das, was bei einem Pfeilgiftfrosch aktuell auf der Haut ist, dass das, glaube ich, 10 Menschen tötet. Deswegen weiß ich nicht, wie viel 1 Gramm ist, aber okay. Das haben wir dahingestellt. Auf jeden Fall tötet es mehr als einen Menschen. Das finde ich eigentlich schon krass. Dann eine Gruppe von Vögeln nennt man Schwarm, eine Gruppe von Kühen nennt man Herde. Doch wie ist das bei Fröschen? Ganz einfach, man nennt sie Armee. Wir hätten mir auch noch die Sekunde lassen können. Wenn Frösche überwintern, dann bilden sich in ihren Knochen Jahresringe, ähnlich wie bei Bäumen. Auf diese Art können Wissenschaftler sagen, wie alt die Tiere sind. Ach krass. Finde ich auch krass. Und jetzt kommt der krasseste. Während einer Weltraummission wurde entdeckt, dass Frösche sich erbrechen können. Zuerst erbricht er seinen Magen, sodass dieser aus dem Mund hängt. Dann benutzt er seine vorderen Beine, um den gesamten Mageninhalt zu entfernen. Im Anschluss schluckt er den Magen wieder hinunter. Da habe ich gedacht, den muss ich auf jeden Fall erwähnen. Alter! Okay. Ja. Das ist wie die Folge Simpsons, wo Mr. Burns einen Autounfall baut und dann sagt Smith, gut, dass die Airbags sie aufgefangen haben und dann sagt er, das sind nicht meine Airbags, das ist meine Lunge und saugt es dann wieder so ein. What? So am Arsch. Ja. Das ist die Fact-Sammlung. Alter, guck mal, wie viel ich gemacht habe. Ja, das kann man, die Dissertation können wir online stellen. Glaubst du? Die stellen wir. Also es ist wirklich nur Copy-Paste aus dem Internet, aber egal. Ich fand's interessant. Für alle Froschfreunde unter unseren Zuhörern. Hast du mir eine Frage? Bitte? Hast du mir eine Frage? Nee. Die, ja. Was mache ich dann? Weiß ich nicht. Ja, da krieg ich gleich ganz schwitzige nee, Hände. Ich krieg so schwitzige Hände, sag ich dir. Ja, eine Frage. Oh, Mann. Bitte. Lass mal gucken. Mann. Lass mal gucken. Warte, ich guck mal, ob ich das selber Album stellen kann. Nee, ich hab echt keins mehr. Fuck, ich kann mir keine selber stellen. Ja, dann wird es entweder nichts oder ich überlebe mir was. Das merkt ihr dann in der nächsten Folge, in der großen Auswärtsfolge. Die noch nicht das große Finale ist. Sondern das große Finale kommt nicht noch. Das große Finale. Das war jetzt wie viel? Wo sind wir bei? Oh, über 53. Über eine Stunde. 63. Naja. Dann haben wir ein bisschen überzogen heute, Leute. Macht auch nichts. Jubiläum darf man. Jubiläum. Es ist nur einmal Jubiläum im Jahr. Nee, stimmt. Was? Das dritte. Ja, Ciao mit Auge, mit Öl. Da hat man schon alles. Ja, tschüss. Tschüss. Sagen wir mal so ein klassisches. Nee, ciao. Ade. Ade. Wiedersehen? Wiederhören. Auf Wiederhören. Sagen wir auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Wiederhören.